Bei der Ausgangskollekte drückte mir eine elegante alte Dame mit schönem Hut 3 Euro in die Hand. Sie wolle mir auch etwas geben, ich sei ja wohl auf Wanderschaft. Ich bedankte mich artig, lief durch die Felder davon und vertrank die Spende im nächsten Dorf.